Spezial am Donnerstag, den 31.10.2019. Amen. Ihr hört jetzt von Angel mit Teufel meiner Seele. Yes. Ihr hört jetzt Tommy Stumpf und Massaker auf Daxio Radio. Passend zu Halloween. Mit dieser Schallplatte wollen wir Sie mit den Sirenensignalen vertraut machen. Erstes hören Sie das Signal zur Warnung der Bevölkerung vor gefahrdrohenden Situationen. Räume sind schnellstens aufzusuchen. Und weiter geht's mit Evil's Toy und Lucifer's Garden bei Darkseo Radio. Weiter geht's bei Darkseo Radio mit Hossigo und Hell on Earth. Thank you. Ihr hört jetzt I Am The Shadow und All Our Demons. We'll be right back. bei uns geht es weiter mit London After Midnight. We'll be right back. Dynasty und Every Day is Halloween. Don't. Und weiter geht's mit dem Titel Soulhunter von Yelverg. Yeah. Ihr hört jetzt Inquisitor. Das Ritual. Eine Hierarchie gibt in Aufsteigen. Auf Daxio Radio. Ist auch das Reich des Bösen in Ränge eingeteilt. Und so wie jeder Engel einen Namen hat, gilt das auch für jeden Dämon. Beelzebub, Leviathan, Baal. Dämonen sind die Fußsoldaten des Teufels. Die Frau überlebte 8 Wochen in diesem Stadium ohne Nahrung und ohne Wasser, bevor der Dämon von ihr abließ. Dämonen sind die Fußsoldaten des Teufels. Der Kiefer dieses Mannes renkte sich spontan aus, während das Vaterunser gebetet wurde. Er hatte keinerlei Körperkontakt mit irgendeinem Gegenstand, noch wurde ihm körperliche Gewalt angetan. Häufig operieren sie in Gruppen, vergleichbar mit einer Schwadron, die das Opfer heimsucht. Der, ja, der Tod. Vorstellung liegt, besessen zu sein. Es obliegt dem Exorzisten, den Unterschied zu erkennen. Und wie ist das möglich? Da gibt es viele Methoden. Zum Beispiel sind sich paranoide Schizophrene nicht bewusst, dass sie unter Wahnvorstellungen leiden. Gleiches gilt für die Besessenen, während sie besessen sind. Menschen, die besessen sind, haben klare Momente. Genau darauf will ich hinaus. Das trifft auch auf Schizophrene zu. Man kann nicht plötzlich bestimmte Fähigkeiten an den Tag legen, nur weil man sich einer Illusion hingibt. Der Mann, den wir gerade gesehen haben, ist Deutscher. Wieso spricht er auf einmal Russisch? Wie kann ein Junge aus einem afrikanischen Dorf, der 650 Kilometer von zu Hause entfernt gefunden wird, behaupten, dass er von Aliens entführt wurde? Das ist genauso unwahrscheinlich. Wir aber bezeichnen ihn, im Gegensatz zu ihrem deutschen Mann, als verrückt, weil er an Aliens glaubt und nicht an Gott. Wir sind nicht hier, um die Religion wissenschaftlich zu hinterfragen. Das Ziel dieses Kurses ist, Phänomene durch das Objektiv des Glaubens zu betrachten. Semper intersit crux Christi. Et omnes viris malas, semper intersit crux Christi inter ti et omnem sanitate mala. Semper intersit crux Christi inter ti et omnem sanitate mala. Manifesta, ti ergo des tendamus et linguam te unicum de verba inter si intelligat. In due omnia armatura ut dolis diaboli resistas. Tu du gibst nicht nur mit dem Ton Christi. Tu am die Magie. Nach Inquisitor. Und das Ritual geht es weiter mit Front Angel und Gefangen in meinen Körper. choice to lie. Most people are so ungrateful to be alive. Not you. Not anymore. Suicide, Kommando und Hellraiser. We'll be right back. Zunächst mal werde ich dir auf den Kopf schlagen. Eine Weile. Wenn du ohnmächtig wirst, warte ich, bis du wieder zu dir kommst. Dann werde ich dir die Arme und Beine brechen. Und danach verstümmle ich dich. Aber ich weiß noch nicht wie. Das improvisiere ich, wenn es soweit ist. Wenn ich dir beispielsweise eine Hand abschneide, kann ich sie dir auf den Kopf drapieren. Wie ein Diadem. Solche Gemeinheiten machen Spaß. Oder ich kann dich zwingen, dein eigenes Ohr aufzuessen. Wenn ich gut bin, nehme ich dir die Eingeweide heraus, ohne dass du stirbst. Da kriegst du Angst, hm? Angela, schau mich an. Kriegst du Angst? Wenn du am Verbluten bist und kurz vorm Sterben, kommt der Schuss in den Mund. Dann zerstückle ich dich und weg damit. Nach dem Scheiß und der schwarze Mann geht es weiter mit Nikki Twist und Cry Little Sister auf Daxio Radio. I'll live my life. Soundtrack aus dem Film. Lost Boys. Bei uns geht's jetzt weiter mit Rob Zombie und Living Dead Girl auf Darkseo Radio. Gleich geht's jetzt weiter mit The Beste, Massacre und Blue. Und danach geht es weiter mit Type und Negative. Front Angel. We'll be right back. likes the dark. On her milk white neck, the devil's mark. Now it's All Hallows Eve, the moon is full. Will she trick or treat? I bet she will. She's got a date at midnight with those four round two. Yeah. danach geht es weiter mit Type O Negative und Wolf Moon. Ich verabschiede mich von euch und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, euer Paul Paradox auf Daxio Radio. Das war das Daxio Radio Halloween Spezial am Donnerstag, den 31.10.2019. Water, sank wheel and jig. wenn es leer ist. Bring me into the game. And on that great day, I will tease you all the same. Game over!